Die DDR-Bürger sind kollektivistischer als die Westdeutschen aufgewachsen. Die Familienbande waren enger, Gemeinschaft zählte mehr als Selbstverwirklichung. Sich individuell hervorzutun galt als arrogant. Nach dem Fall der Mauer war plötzlich die Freiheit da. Doch Freiheit ist auch eine Bürde. Wir sind zur Freiheit verurteilt, wie Sartre sagt. Je freier der Mensch, desto mehr muss er selbst wählen, was er tut. Etwa 2 Millionen Ostdeutsche haben in den letzten 30 Jahren eine solche Entscheidung getroffen. Sie haben die Heimat verlassen und sich dauerhaft Arbeit im Westen gesucht. Darunter waren vor allem Menschen mit einem hohen Wert beim Merkmal Offenheit, die Beweglichen, die Hochqualifizierten und die Wagemutigen, die ihr Glück anderswo versuchen wollten. Unter den Zurückgebliebenen ist der Anteil an weniger offenen, unbeweglichen und heimatverbundenen dadurch automatisch größer. Auch wenn das Leben in der DDR sicher nicht immer leicht war, sind die Ostdeutschen mit einer Stabilitätserfahrung in der Arbeitswelt und der Lebensführung aufgewachsen. Das war auch in der alten Bundesrepublik der Fall. Aber da war der kapitalistische Individualismus prägend. Das Leben selbst in die Hand nehmen, Karriere machen, Vorteile nutzen und einen gesunden Egoismus entwickeln. Während sich der bewegliche, neophile Teil der Ostdeutschen schnell an die Kultur des Westens assimilierte, haben paradoxerweise vor allem diejenigen Ostdeutschen, die in ihren Heimatorten geblieben sind, eine Art Migrationserfahrung gemacht. Ihre Erfahrung ähnelt denen vieler Gastarbeiter, die nach Westdeutschland gekommen sind. Die erste Generation spürt, dass sie im neuen Land nicht willkommen ist und sehnt sich nach der Heimat und der Vergangenheit, die sie verklärt. Im Fall der ehemaligen DDR sind das die Ostalgiker. Die zweite Generation wächst mit einer zerrissenen Identität auf. Wenn sie sich an die neue Umgebung anpasst, stellt sie das Leben der Eltern in Frage. Wenn sie der elterlichen Tradition folgt, akzeptiert die Mehrheitsgesellschaft sie nicht oder zumindest nicht vollständig.